zu, damit du fragst auch mich. Und wenn du eine andere Art von Liebe willst, betragene Maske ich. Willst du einen Partner, reich die Hand mir, doch willst du niederschlagen mich aus Ärger. Ich steh hier, bin dein Mann. Willst du einen Boxer, ich würd steigen in einen Ring für dich. Und willst du einen Doktor, jeden Fleck an deinem Körper untersucht ich. Willst du einen Fahrer, dann fahr mit, oder nimmst du mich mit auf nen Trip. Du weißt, man kann, bin dein Mann. Ah, der Mond hat zu viel Licht und die Kette sitzt zu dicht, darum das Biest nicht schlafen kann. Ich werde sie nun brechen, all diese Versprechen, die ich dir gab und nun nicht halten kann. Ah, doch nie ein Mann bekam eine Frau zurück, nur weil er sie flehte an auf Knien. Oder ich kriech zu dir hin, Baby, und bei deinen Füßen sitz, und ich heul ob deiner Schönheit wie ein Hund in der Hitz. Und ich wein in dein Laken und ich kratz an deinem Herz. Ich sag bitte, bitte, bin dein Mann. Und wenn du dringend schlafen musst, einen Augenblick beim Fahren, dann lenk ich für dich. Und wenn du die Straße für dich allein wirst haben, dann verschwinde ich. Willst du einen Vater für dein Kind oder nur mit mir gehen für eine Weile quer durch den Sand? Bin dein Mann. Bist du ein Liebhaber, würd ich alles tun.